wieder geht ein schöner Tag zu Ende, voller Glück und voller Sonnenschein. Ich leg mein Herz in deine lieben Hände, denn wo du bist, kann die Welt nicht schöner sein. Vergessen sind heut all meine Sorgen, alles Leid. Hab Dank für die Stunden, die ich heut bei dir gefunden. Denn dieser schöne Tag geht nun zu Ende. Schlafe süß, mein Liebling, gute Nacht. Wieder geht die Welt zur Ruhe, weil mein Liebling schläft auch du. Wünsch dir von Herzen gute Nacht. Träume süß von unserem Glück und komm bald zu mir zurück. Du hast mich so leicht gemacht. Gute Nacht, gute Nacht.